Die Ziehtochter. Ihr Haar war blond und ihre Augen blau. Und wenn er müd vom Werk nach Hause kam, schien ihm das Wasser, das für ihn schon lau bereit stand, auf dem Waschtisch lind wie Rahm. Die winzige Berührung ihrer Hand zog, kaum daß klar die Glocke schlug vom Turm, aus ihm das Schlechte, wie es ein Verband mit Schabfleisch zieht aus einem Fingerwurm. So weich wie ihre Hand war seine hart, wenn sie sich nach dem Nachtmahl noch vorm Tor zu schaffen machte, als sie älter ward. Verstohlen nahm er sich ihr Bettzeug vor. Mit Bimsstein wusch er sich und quetschte viel an seinen Pickeln, als ihr Bauch sich schon längst wölbte, und er schlug den Besenstiel an ihr entzwei und jagte sie davon. Schwer schlug der Rausch sich bald ihm in die Knie, bis tief ins nächste Jahr ließ er sich gehen. Dann hörte er im Werk, man hätte sie in einem Haus am Rand der Stadt gesehen. Da trank er eine ganze Woche nicht, den schwarzen Anzug bügelte er auf und suchte aus dem Kasten nach der Schicht den Ebenholzstock mit dem Silberknauf. Im Hurenhaus war es schon licht und laut, als er die Türe aufstieß. In der Schar der andern stand sie, blank war ihre Haut, und ihre Augen glänzten hart und klar. Er legte stumm die Taxe auf den Tisch und wies auf sie und schwieg und sah sie an. Sie neigte sich, und wie ein kühler Wisch nur strich in den Verschlag sie ihm voran. Lang war die Nacht. Ihr Schoß aus Holz ein Trog empfing ihn ganz nach Wunsch und nach Begehr. Ihr Kinn lag ruhig aufgestemmt und bog sich nicht zurück und bog sich auch nicht her. Und als er in der ersten Frühe stand, war leer die Stirne und sein Gaumen schal und nichtig alles, das noch gestern stand zu ihm. Und ruhig rauschte der Kanal.